Deutschlandfunk. Das Feature. Du darfst nicht, sagte die Eule zum Auerhahn. Du darfst nicht die Sonne besingen. Die Sonne ist nicht wichtig. Der Auerhahn nahm die Sonne aus seinem Gedicht. Du bist ein Künstler, sagte die Eule zum Auerhahn. Und es war schön finster. Also, worum geht es? Um die Gewährung der Freiheiten in der DDR, die in der bürgerlichen Gesellschaft des Westens üblich sind. Aber wir haben viel weitergehende Freiheiten. Wir haben nur keine Freiheit, also für Verrückte, ja? Eiszeit. Das 11. Plenum des ZK der SED. Geschichte eines Tribunals. Ein Feature von Markus Heumann. Kommt uns nicht mit Fertigen. Wir brauchen Halbfabrikate. Weg mit dem Rehbraten. Her mit dem Wald und dem Messer. Hier herrscht das Experiment und keine steife Routine. Vielleicht begann dieser Frühling, manche sagen auch, es war ein kurzer Sommer, in einem Spätherbst, an einem Dezemberabend des Jahres 1962, im grauen, seit 16 Monaten eingemauerten Ost-Berlin. An diesem Abend liest der Schriftsteller Stefan Hermlin im Plenarsaal der Akademie der Künste am Robert-Koch-Platz Lyrik junger, bislang unbekannter Autoren, die er als Sekretär der Sektion Dichtkunst und Sprachpflege in einem Wettbewerb gesammelt hat. Wolf Biermann, Sarah und Rainer Kirsch sowie der 22-jährige Philosophiestudent Volker Braun sind einige jener Debütanten, die Hermlin unter insgesamt 144 Einsendern zur Rezitation ausgewählt hat. Jetzt schreit eure Wünsche aus. An alle Ufer trommelt die Flut eure Erwartungen. Man hatte uns ja vorher immer gesagt, solange die Grenze nicht dicht war, wir sind hier im vordersten Schützengraben. Und bekanntlich diskutiert man ja in einem Schützengraben nicht. DEFA-Regisseur Frank Bayer, 1989. Nun hatten wir das Gefühl, wir sind unter uns. Und wir hatten das Gefühl, wir können offener, klarer und deutlicher über das reden, was uns bewegt. Und haben das auch versucht. Genau deshalb endet Stefan Hermlins Lyrikabend auch mit einem Eklat, wie ihn die DDR noch nicht gesehen hat. Bei der Diskussion, die sich der Lesung anschließt, zerfetzt das mündig gewordene Publikum die tumbe Aufbaulyrik der Literaturseiten im Zentralorgan Neues Deutschland nebst ihrem anwesenden Redakteur Willi Köhler in der Luft. Es ist natürlich schwierig, Maßstäbe für Lyrik zu finden, wenn man ständig das ND liest. Was dort veröffentlicht wird an Lyrik, das kann einen nur zum Erbrechen zwingen. Der ND-Redakteur im Auditorium tobt und wittert eine Verschwörung gegen das Zentralorgan in Form einer gelenkten Diskussion. Dass eine gelenkte Atmosphäre, eine richtige Atmosphäre gegen das neue Deutschland geschaffen worden ist. Hermlin weist Köhler zurecht. Dieses Argument werde ich nicht noch einmal akzeptieren. Hier findet eine ganz sachliche, ruhige, lebendige und parteiliche Aussprache statt. Es war natürlich ein Signal, das dann über den Abend, über die 500 Leute an dem Abend dann natürlich hinausgestrahlt hat. Das ist schon klar. Konstatiert der Filmhistoriker und langjährige wissenschaftliche Mitarbeiter der Akademie der Künste, Günther Akte. Hermlin war Sekretär der Sektion Literatur und Sprachpflege. Nach diesem Köhler, sagen wir mal Eklat, ja, war man von außen der Meinung, dass das nicht geduldet werden dürfte. Und so kam es, dass er dann über kurz oder lang unter Druck geriet und hat dann von sich aus gesagt, er macht das nicht weiter, ist dann zurückgedreht. Spaßhalber sagten wir öfter, es gibt wenig Kartoffeln, wir werden große Lyrikdiskussionen haben. Weil es immer besser war, über Gedichte zu reden, als über die tatsächlichen Dinge, die materiellen Probleme. Ja. Erinnert sich der Drehbuchautor, Regisseur und Schriftsteller Wolfgang Kohlhase. Umso überraschender, dass kaum zwei Monate nach dem Lyrik-Eklat an der Akademie Walter Ulbricht auf dem 6. Parteitag eben diese materiellen Probleme anspricht, mit ungewohnter Offenheit. Es genügt nicht, den Plan zu erfüllen. Sonst haben Sie sich dauernd den Plan zu erfüllen, in hoher Qualität und zu Kosten, die den Kosten des Weltstandes entsprechen. Und da liegt der Hase, wie man so sagt, im Pfeffer, ja? Nachdem Ulbricht direkt nach dem Mauerbau die innenpolitische Repression zunächst noch verschärft hatte, propagiert er nun einen radikalen Umbau der DDR-Mangelwirtschaft. Das neue ökonomische System der Planung und Leitung, NÖS. Das heißt mehr Selbstverwaltung in den Betrieben, Orientierung an der Nachfrage, eine realistische Preisbildung. Ulbricht weiß ganz genau, dass 50% Arbeitsproduktivität in der DDR, also gemessen an der Bundesrepublik, nicht zu einem Überleben dieses Staatswesens reichen werden. Urteilt Gunnar Decker, Theaterwissenschaftler und Autor des Buches 1965, Der kurze Sommer der DDR, über Ulbrichts Motivationen. Er will im Grunde auch die Funktionärskaste entmachten. Er will eigentlich Spezialisten, Fachleute auf den entscheidenden Posten in der Wirtschaft und in der Verwaltung. Ulbricht ist klug genug, um zu wissen, dass er seine ökonomischen Ziele nicht ohne selbstständig denkende Menschen erreichen kann. Aus diesem Geist entsteht wenige Monate nach dem Parteitag das Jugendkommuniqué der SED, das sich wörtlich an die Hausherren von morgen richtet. Ehrliches Vertrauen schenken und echte Verantwortung übertragen sind nach unserer Meinung der beste Weg, um Erziehungsschwierigkeiten zu vermeiden oder zu überwinden. Mit dieser unserer Methode sind wir seit 1945 in der Jugendpolitik gut vorangekommen. In Wirklichkeit ist das Kommuniqué, wesentlich gestaltet von dem jungen Reformer Kurt Türber, in Inhalt und Tonfall eine krasse Abkehr von einer Jugendpolitik à la Erich Honecker, der bis 1955 erster FDJ-Chef gewesen war und inzwischen zum Sekretär für Sicherheitsfragen aufgestiegen ist. Auch das letzte Deutschlandtreffen der FDJ im Mai 1964 hat nur noch wenig mit den Massenaufmärschen der 50er Jahre gemein. Das Jugendkommuniqué zeigt Wirkung. Welchen Takt die Jugend wählt, bleibt ihr überlassen. Hauptsache, sie bleibt taktvoll, heißt es darin. Und das ist nicht nur ein Freibrief fürs Twist-Tanzen und junge Amateurbands wie die Berliner Sputniks, sondern auch für die zum Deutschlandtreffen ins Leben gerufene Jugendwelle DT64, die lockere Reportagen und Beatles-Songs über den Äther schickt. Ulbricht traut sich diese Reform eigentlich nur durch Rückendeckung aus Moskau von Chruschtschow. Chruschtschow wird Ende 64 gestürzt, 65 etabliert sich Brezhnev und Brezhnevs Mann in Ost-Berlin ist eben Honecker. Ebenfalls 1964 erscheinen in der Lyrikanthologie Sonnenpferde und Astronauten zum ersten und einzigen Mal Texte Wolf Biermanns in der DDR. Herausgeber ist der Schriftsteller Gerhard Wolf, Ehemann von Christa Wolf, die gerade mit ihrem Roman Der geteilte Himmel in Deutschland Ost und West Aufsehen erregt hat. Es kam eine wirkliche Generation jetzt auf mit Volker Braun, den Kirsch, Mickel, Adolf Endler. Die habe ich alle verlegen können im Mitteldeutschen Verlag. Da gab es natürlich immer Streitpunkte mit dem Amt für Literatur. Und wenn Sie genau hingucken, das ist ja alphabetisch geordnet, aber ich sollte nicht mit Biermann anfangen, wir haben mit Braun angefangen. Parallel aber macht die Partei deutlich, dass sie nicht gewillt ist, mit sich über eine Dialektik ohne Dogma diskutieren zu lassen und entzieht Professor Robert Havemann, der in einer Vorlesungsreihe an der Humboldt-Universität eben diese Frage thematisiert hat, den Lehrauftrag. Aus dem einstigen Vorzeigekommunisten und Volkskammerabgeordneten Havemann wird so einer der prominentesten Dissidenten der DDR, der bis zu seinem Tod 1982 unter Observation der Stasi stehen wird, für die er bis 1963 selbst als IM tätig war. Währenddessen zeigt sich, dass die Literaten der DDR den ihnen aufoktroyierten Bitterfelder Weg mitsamt dem stereotypen Begriff des sozialistischen Realismus in eigener Art interpretieren. Etwa Brigitte Reimann, Mitautorin des Jugendkommuniqués, mit ihrem erst posthum und verstümmelt erschienenen Roman Franziska Linkerhand. Oder Werner Breunig, der an einem Roman über das Tabuthema Wismut arbeitet. Das Buch Rummelplatz war der Versuch eines Romans über die Zustände der Wismut AG, das war der Uranbergbau im Erzgebirge, wo mit aller Härte und aller Brutalität gearbeitet und geherrscht wurde. Der Schriftsteller Rolf Schneider. Ein Vorabdruck dieses Buches, was damals gehandelt wurde als ein geradezu vorbildliches Beispiel des sozialistischen Realismus, erschien in der Zeitschrift Neue Deutsche Literatur und verfiel dann der offiziellen Verfemung durch die Partei. Aber wenn ich mich nicht völlig falsch erinnere, ist das keine Zeit, in der ein später geläufiges Wort wie Dissidenz eine Rolle spielte. Man dachte einfach, es muss doch möglich sein, schwierige Fragen, die aber viele Leute haben, in Gesellschaft zu bringen, in die Gesellschaft. Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase. Auch der Filmmonopolist der DDR, die DEFA, erprobt in jener Zeit des neuen ökonomischen Systems neue Strukturen. Die straffe zentralistische Leitung und Kontrolle wird durch kleinere, relativ eigenverantwortliche Produktionsgruppen ersetzt. Fast alle DEFA-Spielfilme des Produktionsplans 1965 kreisen um gesellschaftliche Probleme des DDR-Alltags. Mal poetisch überhöht, wie in Egon Günthers »Wenn du groß bist, lieber Adam«, in dem ein kleiner Junge eine wundersame Taschenlampe entdeckt, die jeden Lügner entlarvt. Mal semi-dokumentarisch, wie in Wolfgang Kohlhaases »Berlin um die Ecke«. Dann machte wiederum nach dem Roman von Neutsch Bayer einen ganz anders angelegten Film, aber auch sagt, jetzt gehen wir doch mal wirklich auf die Baustelle und nehmen die Baustelle nicht nur als den Ort, wo einer seine Braut abholt, damit wir schnell wieder woanders hinkommen, sondern wir bleiben da. Mal sehen, wie es da so geht. Ja. Es entstand, der war ja der Erste, der auffiel, Das Kaninchen bin ich, nach dem Roman von Bieler, den Metzig machte. Kurt Metzig, DEFA-Mann der ersten Stunde, genießt bei der Partei unter anderem als Regisseur der Thälmann-Filme hohes Renommee. Bisher nicht durch politische Extravaganzen aufgefallen, nimmt er sich mit »Das Kaninchen bin ich« eines brisanten Stoffes an. Ein opportunistischer Richter, den man 1989 als typischen Wendehals rubriziert hätte, spricht kurz nach dem Mauerbau besonders harte politische Urteile, um seine Karriere zu befördern. Die junge Schwester eines seiner Justizopfer verliebt sich in ihn und wendet sich angewidert ab, als der Richter sich im Zeichen eines neuen liberalen Rechtspflegeerlasses erneut um 180 Grad dreht. Willst du wissen, warum ich deinen Bruder so streng verurteilt habe? Ich wollte besser sein als der Staatsanwalt. Und der Staatsanwalt hatte weniger verlangt? Ja, ich hatte Angst, dass man mir Liberalismus vorwirft. Mangelnde Wachsamkeit. Jetzt weht ein anderer Wind und vielleicht bin ich der Erste, der es begreift. Der es durchboxt. Der mit der ganzen Person dafür einsteht. Und dann sollst du mal sehen, was die Genossen für Augen machen. Rücksichtslos werde ich die Wahrheit sagen. Rücksichtslos. Das wirkt, glaub mir. Du bist ein Schwein. Metzig wurde gewarnt, das kann ich zu verfügen. Vom stellvertretenden Generalstaatsanwalt der DDR. Metzig hat gesagt, er hat das Romanmanuskript von Bieler gelesen, das war verboten. Und hat sich dann mit Bieler zusammengetan und Bieler und er haben aus dem verbotenen Manuskript ein Drehbuch entwickelt, in dem bestimmte monierte Sachen nicht mehr enthalten sind. Metzig sagte immer, das Drehbuch für das Kaninchen ist was ganz anderes als der verbotene Roman. Und mit dieser Zuversicht ist er ins Atelier gegangen. Ehrlichkeit in der sozialistischen Gesellschaft ist auch das Thema von Frank Vogels parallel entstehendem DEFA-Film »Denk bloß nicht, ich heule«, in dem ein Oberschüler von der Schule relegiert wird, weil er in einem Aufsatz die Wahrheit geschrieben hat. Was braucht ein kleiner Halbstarker? Disziplin! Und was ist Disziplin? Disziplin ist, wenn man es heimlich tut. Mit euch kann man ja nicht mal reden, ihr habt ja sowieso immer recht. Ihr Genossen Besserwisser, kämpfen, Disziplin, Phrasen, alles Phrasen! Was die DEFA-Teams zu dieser Zeit ebenso wenig wie andere Kulturschaffende der DDR ahnen, hinter den Kulissen sammeln die Feinde des neuen Liberalismus schon Belastungsmaterial für die ganz große Abrechnung. Und die treibende Kraft dabei ist nicht etwa Walter Ulbricht, sondern Erich Honecker. Ein ganz besonderer Dorn im Auge des Sekretärs für Sicherheitsfragen und einstigen FDJ-Chefs ist die Jugendpolitik seines Amtsnachfolgers Horst Schumann, der Kurt Thorbas reformerisches Jugendkommuniqué unterstützt, einen FDJ-Wettbewerb für Gitarrengruppen ausruft und sogar beim Twist-Tanzen gesichtet wird. Spätestens Anfang 1965 beginnt Honecker systematisch, Berichte aus den Bezirken über besondere Vorkommnisse zu sammeln, die mit randalierenden Jugendlichen und oder der Beatmusik zu tun haben. Schützenhilfe liefert ihm ausgerechnet der Klassenfeind in West-Berlin. Dort verwüsten am 15. September 1965 bei einem Rolling Stones-Konzert tausende jugendliche Fans die Waldbühne. Während die Dresdner Theo Schumann-Kombo in den Amiga-Studios im Herbst 1965 noch eine Coverversion des Stones-Hits Satisfaction produziert, ruft Honecker am 11. Oktober ZK-Sekretäre und weitere Spitzenfunktionäre zu einer fünfstündigen Sitzung zusammen. Ulbricht ist nicht anwesend. Am Ende verabschiedet das Gremium einen Beschluss mit dem vielsagenden Titel »Zu einigen Fragen der Jugendarbeit und dem Auftreten der Rowdy-Gruppen«, eine Kriegserklärung an Kurt Turbas Jugendkommuniqué. Augenblicklich bricht in der DDR-Presse eine Kampagne gegen die Beatmusik und ihre jugendlichen Fans los. Besonders drastisch geht der Leipziger SED-Bezirksfürst Paul Fröhlich vor. Hier wird 44 von 49 registrierten Amateurbands die Spielerlaubnis entzogen. Das kam dann im Oktober 1965 zum Knall. Klaus Renft, damals bei der Leipziger Beatband The Butlers, 20 Jahre später im Deutschlandfunk. Wegen Verbreitung von Schund und Schmutz und westlicher Unkultur wurde uns die Spielerlaubnis auf Lebzeiten entzogen, so war die Formulierung. Etwa ab dem 25. Oktober kursieren in Leipzig anonyme Flugblätter, die die Rücknahme des Beatverbots fordern und zu einer Protestdemonstration am 31. Oktober in der Innenstadt aufrufen. Dieser bewusste Sonntag, ich bin natürlich mit schlackernden Knien dort in die Stadt gegangen. Und es waren wirklich, ich schätze mal, so 1.000 bis 2.000 Jugendliche, vornehmlich Jugendliche, da erschienen. Und plötzlich kamen Panzerspähwagen, Hundertschaften mit Hunden und aufgepflanzten Bajonetten. Das ganze Zentrum von Leipzig wurde eingekesselt. Die Leute wurden in die Messehauspassagen reingetrieben mit Hunden. Dann kamen LKWs und da wurden die Leute, so wie sie waren, auf die LKWs geschmissen. Und wie ich dann erfahren habe, in die Arbeitslager, in die Braunkohle geschafft. Doch nicht nur im Bereich der Musik verdichten sich im Herbst 1965 die Anzeichen für einen kulturpolitischen Klimawandel. Günther Akte. Die ersten Verbotsfilme waren ja nicht das Kaninchen, sondern das war ja Denk bloß nicht, ich heule. Und das war Der Frühling braucht Zeit, die sind schon im November verboten worden. Und Kaninchen hatte die staatliche Zulassung und die Premiere war datiert. Dann ist die Zulassung zurückgezogen worden und damit war die Premiere perdu. Am 25. November lädt Walter Ulbricht ausgewählte Schriftsteller und Künstler zu einem Gespräch in den Staatsrat der DDR. Nur zwei Tage zuvor hat das Politbüro beschlossen, künftig die Finanzen und Honorierungen von jenen Schriftstellern und Werken zu kontrollieren, die, so wörtlich, gegen die elementarsten Grundsätze unserer Kulturpolitik verstoßen. Rummelplatz war da ein willkommenes Fressen. Er hatte dann bestimmt auch nicht damit gerechnet, dass es da abweichende Meinungen gab. Es waren ja mehrere da anderer Meinung. Christa hat auch beobachtet, weil sie daneben saß, wie man ihm erst die NDL zuschob und die angestrichenen Seiten. Und da gibt es ja dann diese herrliche Anekdote. Ulbricht, der ein sehr kleinbürgerliches Verständnis von der deutschen Kulturtradition hatte, der sagte, wir brauchten einen sozialistischen Egmont, einen sozialistischen Faust. Und neben ihm saß die Anna Segers und sie sagt, na ja, Genosse Ulbricht, Egmont kann ich mir vorstellen, bei Faust, was machen wir da mit Mephisto? Und da sagte Ulbricht und Gelächter, was er für sich verbuchte, aber nicht für ihn bestimmbar, die Frage Mephisto werden wir auch noch lösen. Also gelernte Dachdecker und Tischler müssen ja keine armosischen Leute sein, aber sie haben ja leider Gottes kulturell nichts dazugelernt. Und diese Art von Anmaßung, die da stattfand, war fürchterlich. Wir mussten Angst haben und hatten auch Angst. Den ganzen Spätherbst 1965 über fährt die DDR-Presse, allen voran das Neue Deutschland, nun tagtäglich schwereres Geschütz auf. Es geht gegen Skeptizismus und westliche Unkultur im Allgemeinen und um Beat, Bräunig und Biermann im Besonderen. Der hatte es gewagt, seinen Lyrikband »Die Drahtharfe« im Westberliner Wagenbach Verlag zu veröffentlichen, ohne eine Genehmigung der DDR-Kulturbürokratie einzuholen. Eine ähnliche Praxis zur Umgehung der Zensur betreibt Stefan Heim, dessen Essay »Die Langeweile von Minsk« zunächst in den Bruderorganen ausländischer kommunistischer Parteien und dann auch in der Hamburger Zeit erscheint, nicht aber in der DDR. Zitat: »Wenn eine Stadt langweilig ist, sage es. Wenn ein Mann ein Schurke ist, setze ihm keinen Heiligenschein auf den Kopf. Wenn das Leben nicht so ist, wie der Leitartikel in der Zeitung und die Reisebüros es dir darstellen, du bist Romancier, Dramatiker, Dichter und es ist deine Pflicht auszusprechen, was ist.« Hinter den Parteikulissen formieren sich unterdessen die reformfeindlichen Kräfte um Erich Honecker, seine jüngst zur Volksbildungsministerin avancierte Frau Margot und den Chefideologen Kurt Hager. Auch Ulbrichts ambitionierte NÖS-Pläne geraten in Gefahr. Dazu kam, dass in der neuen sowjetischen Führung, gipfelnd dann mit diesem Brezhnev-Besuch Anfang Dezember, es deutliche Zeichen gab, dass die Sowjetunion gegenüber der DDR die Erdölpreise erhöhen wird. Und alle Verhandlungen bis zu diesem Anfang Dezember, die Abel und andere geführt haben, führten zu nichts. Am 2. Dezember 1965 wird Ulbrichts engster NÖS-Verbündeter und Vorsitzender der staatlichen Plankommission, Erich Apel, mit tödlichen Schussverletzungen an seinem Schreibtisch aufgefunden. Entweder durch Selbstmord oder Mord, das ist bis heute nicht geklärt. Jedenfalls sollte er ein langfristiges Wirtschaftsabkommen mit der Sowjetunion unterzeichnen, das sehr ungünstig für die DDR gewesen wäre. Und eine Stunde vor der Vertragsunterzeichnung fand man ihn erschossen in seinem Büro. Apels Tod bildet das makabre Vorspiel für jene Tagung, die zwei Wochen darauf nach Ulbrichts Willen das neue ökonomische System festschreiben und weiterentwickeln soll. Das 11. Plenum des Zentralkomitees der SED, das am 15. Dezember 1965 in Ostberlin beginnt. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Ursprünglich als dreitägiges Plenum zu Wirtschaftsfragen angekündigt, wird den ZK-Delegierten schon am Vortag der Tagung klar, dass hier auch noch ganz anderes verhandelt werden soll. Ihnen wird in einer Sondervorführung der verbotene Film »Das Kaninchen bin ich« am nächsten Tag auch »Denk bloß nicht, ich heule« präsentiert. Und darüber hinaus erhalten Sie eine Lesemappe, die neben alarmistischen Berichten über jugendliches Rowdytum und die Leipziger Beat-Demo Einschätzungen zu Theaterstücken von Manfred Bieler, zu Biermanns Drahthafe sowie Stefan Heims Langeweile von Minsk enthält. Am Morgen des 15. Dezember eröffnet Walter Ulbricht das 11. Plenum mit einer Gedenkminute für Erich Apel. Man muss leider sagen, dass die angestrengte Arbeit zu einer weitgehenden Nervenzerrüttung geführt hat. Der Tod unseres Freundes ist ein großer Verlust für unsere Partei und für unser Volk. Es folgt der Bericht des Politbüros, erstattet von Erich Honecker, damals 53 Jahre alt, gelernter Dachdecker, Mitglied des Politbüros, Sekretär für Sicherheitsfragen. In den verschiedensten Aussprachen. Zunächst zeigt das Referat Honeckers keinerlei Auffälligkeiten. Es ist die übliche, ebenso langwierige wie langweilige Parteichinesisch-Melange aus Aufbauerfolgen, Ausfällen gegen die Bonner Ultras und Dankesbekundungen an die Sowjetunion. Die Freundschaft zwischen unseren Brudervölkern und trug zur Erziehung im Geiste des proletarischen Internationalismus bei. Also Ulrich, wir könnten dann eine Pause machen, bevor Kultur kommt. Bitte machen wir Pause bis 12.30 Uhr. Erst nach der Mittagspause holt der Sekretär für Sicherheitsfragen dann zum Rundumschlag aus. Unsere Deutsche Demokratische Republik ist ein sauberer Staat. In ihr gibt es unverrückbare Maßstäbe der Ethik und Moral für Anstand und gute Sitte. In den letzten Monaten gab es einige Vorfälle, die unsere besondere Aufmerksamkeit erforderten. Einzelne Jugendliche schlossen sich zu Gruppen zusammen und begingen kriminelle Handlungen. Es gab Vergewaltigungen und Erscheinungen des Rowdytums. Für Honecker war bei der 11. Tagung ein großes Munitionsdepot Vorkommnis in der DDR unter Jugendlichen. Auch in den Stasi-Berichten, schon im Sommer gibt es da so Vorkommnisse, werden gemeldet nach oben. Und Honecker hat das sozusagen mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen, hat das auch alles gelesen, hat das gesammelt. In einigen während der letzten Monate bei der DEFA produzierten Filmen, zum Beispiel Das Kaninchen bin ich, das die Genossen gestern Abend gesehen haben, und Denk bloß nicht, ich heule, im Manuskript des Bühnenwerkes Der Bau, in einigen Fernsehproduktionen und literarischen Veröffentlichungen, zeigen sich dem Sozialismus fremde, schädliche Tendenzen und Auffassungen. Stefan Heim gehört auch zu den ständigen, negativen Kritikern der Verhältnisse in unserer Deutschen Demokratischen Republik. Die Wahrheit, die er verkündet, ist die Behauptung, dass nicht die Arbeiterklasse, sondern nur die Schriftsteller und Wissenschaftler zur Führung der neuen Gesellschaft berufen seien. Warum traktiert man Stefan Heim so? Warum Bräunig mit Rummelplatz? Das sind doch urkommunistisch-sozialistische Fragestellungen. Warum werden diese Leute dann zu Hauptfeinden auf dem 11. Plenum gemacht? Das kann man nur aus dieser kleinbürgerlichen Verfasstheit dieser Politikgruppe, die dann auch den Ton bis zum Ende, bis 89 vorgeben wird, erklären. Über eine lange Zeit hat DT64 in seinem Musikprogramm einseitig die Beatmusik propagiert. Hinzu kam, dass es im Zentralrat der Freien Deutschen Jugend eine fehlerhafte Beurteilung der Beatmusik gab. Dabei wurde übersehen, dass der Gegner diese Art Musik ausnutzt, um durch die Übersteigerung der Beatrhythmen Jugendliche zu Exzessen aufzuputschen. Der schädliche Einfluss solcher Musik auf das Denken und Handeln von Jugendlichen wurde grob unterschätzt. Niemand in unserem Staate hat etwas gegen eine gepflegte Beatmusik. Sie kann jedoch nicht als die alleinige und hauptsächliche Form der Tanzmusik betrachtet werden. Das Charakteristische all dieser Erscheinungen besteht darin, dass sie objektiv mit der Linie des Gegners übereinstimmen, durch die Verbreitung von unmoralen Skeptizismus besonders die Intelligenz und die Jugend zu erreichen und im Zuge einer sogenannten Liberalisierung die Deutsche Demokratische Republik von innen her aufweichen wollen. Horst Schumann, 41 Jahre, gelernter Klavierbauer, erster Sekretär des Zentralrates der Freien Deutschen Jugend, ZK-Mitglied. Es wurde zugelassen, und wir im Zentralrat der FDJ haben es auch zugelassen, dass einzelne Sätze des Jugendkommuniqués aus dem Zusammenhang herausgelöst zu Leitsätzen wurden, wie: Ihr seid die Hausherren von morgen, die Jugend ist heute früher reif und anderes. Und bei dem früher reif wurde ungerechtfertigterweise auch ideologische Reife einbezogen. Wir Genossen im Zentralrat der FDJ haben diese Zusammenhänge nicht durchschaut. Erst die Sitzung im Sekretariat des ZK und eine Aussprache mit Genossen Hager ließen mich und die anderen Genossen im Sekretariat des Zentralrats den ganzen Zusammenhang erkennen. Horst Sindermann, 50 Jahre, Redakteur, Politbürokandidat, erster Sekretär der Bezirksleitung Halle. Könnte ein Volk den Absturz vertragen von Goethes Edel sei der Mensch hilfreich und gut zu Biermanns Reimerei, es war einmal ein Mann, der trat in einen Scheißhaufen. Bei einem solch geistigen Absturz muss sich eine humanistische Nationalkultur den Hals brechen, unweigerlich. Was aber ist an Biermann zu verunglimpfen, was er nicht selbst schon längst verunglimpft hätte. Angeblich haben wir seine Seele, die als die Seele François Villons deklariert, auf der Mauer um West-Berlin erschossen. Was legt er seine Seele zwischen Sozialismus und Imperialismus? Warum leidet seine Seele so großen Kummer? Nur weil wir drei imperialistische Armeen in West-Berlin eingemauert haben, damit sie hier nicht das Gleiche machen können wie in Vietnam. Konrad Naumann, 37 Jahre alt, gelernter Landarbeiter, Leiter der Abteilung Parteiorgane in der Bezirksleitung Berlin, Kandidat des ZK. Man hat uns gestern den Film gezeigt, und sicher mit Absicht. Kaninchen bin ich, heißt er. Das ist doch nicht nur schlechthin sozusagen eine ideologische Verwilderung. Das ist nebenbei gesagt für mich auch Wirtschaftsverbrechen. Wir entrüsten uns alle, aber jeder hat doch seine Planstelle der Verantwortung. Das geht doch, es muss doch irgendwo eine persönliche Verantwortung in diesem Jahr oder im Vorjahr oder überhaupt irgendwo gegeben haben dafür, dass Produktionsmittel, wie so Exposé und Sujet und was alles gibt, dass das irgendwie läuft. Ich persönlich weiß, wir sind hochorganisiert und das gibt's nicht, dass jemand spontan einen Film dreht. Du bist mir dumm. Der ist genau so. Du bist mir dumm. Du unterschätzt die freie Marktwirtschaft. Na, ich hab gedacht, ich bin in der DDR, also. Hab ich auch geglaubt. Genossen, in dem Film wird außerdem Berlin beleidigt. So eine primitive, italienisch-sozialkritische Masse gähnt und kotzt mich an. Wenn man nur zeigt, diese Häuser, wo die Maschinengewehrgarden der letzten Kriegsdauer von Berlin sind und sich beinahe schämt, das neue Berlin und seine neuen Menschen zu zeigen, das ist eine Schande. Und wer Berlin beleidigt, der beleidigt die Hauptstadt und die ganze Republik. Günter Witt, 40 Jahre alt, Lehrer, Stellvertreter des Ministers für Kultur, Leiter der Hauptverwaltung Film. Ich glaubte, die Auseinandersetzung an einem fertigen Objekt besser als an theoretischen Thesen führen zu können, um damit die Position der sozialistischen Kulturentwicklung auch von dem Standpunkt aus, was nicht geht, wo die Grenzen sind, führen zu können. Heute muss ich feststellen, dass damit eine Entstellung unserer Politik und eine entstellte Darstellung unserer Wirklichkeit von mir zugelassen wurde und dass durch die dann erfolgende prinzipielle Kritik der Parteiführung zunächst sogar die Möglichkeit einer Frontbildung unter den Filmschaffenden gegen die Parteiführung geschaffen wurde. Darum ging es doch nicht. Hör mal, im Politbüro hast du doch gesagt, dass du der Meinung bist, dass man diese Filme zeichnen muss, damit sie zur allgemeinen Diskussion gestellt werden, sozusagen eine freie Meinungsäußerung möglich ist. Das heißt, Erziehung der Jugend mit Hilfe dieser Filme, heißt das. Darum, diese eine einzige Frage geht das. Das ist ja eine rührende Idee, dass, was man im Kino sieht, macht man nach. Da wir so viele ganz positive Filme hatten, konnte ja eigentlich gar nichts passieren. Ja? Nein, aber das waren die in der Konsequenz dann auch bösen Verkürzungen. Also zum Beispiel in Berlin um die Ecke schlägt ein Junge diesen alten, wenn man so will, auch sehr hart und engstirnig operierenden Mann, der aber, wie sich später herausstellt, im Lager war. Und der Film hat seine Katharsis in diesem Moment für die Figur. Aber das interessiert keinen, weil wenn dreimal so eine Szene, in der Gewalt eine Rolle spielte, wurde daraus eine Tendenz, und zwar wahrscheinlich doch mit der Absicht, solche Dinge einzuführen, dass geschlagen anstatt gesprochen wird. Das wurde gefordert, ja. Die Propaganda über die Niederschlagung von Volkspolizisten, über Niederschlagung von Lehrern, ob das also erlaubt sein soll oder nicht erlaubt sein soll. Das ist die Frage. Also, wo unsere freie Marktwirtschaft macht, auf dem Gebiet der Kultur, in diesem Sinne, muss man das sagen, jeder hat das Recht, seinen Standpunkt zu vertreten und wir sollen uns entscheiden. So einfach dann die Frage. Weiter nicht? Ja, Genosse Witz, war es so oder war es nicht so? Ja, vielleicht Genosse habe ich übertrieben, bitte, dann korrigiere mich. Also ich habe im Politbüro... Frage, kannst du mich ruhig korrigieren. Christa Wolf, 36 Jahre alt, Germanistin, Kandidatin des ZK. Ich habe den Eindruck, durch diese Tagung die berechtigte Kritik an Erscheinungen übt, die wirklich falsch gelaufen sind, dass eine Gefahr besteht, nicht offensiver zu werden, was wir wirklich müssten, sondern bestimmte Errungenschaften, die also die Bitterfelder Konferenz und auf ihrer Grundlage geschaffen wurden in Literatur und Ästhetik, wenn nicht zurückzunehmen, so doch zu stoppen. Und ich möchte euch vor dieser Gefahr warnen, die ich in vielen Institutionen sehe. Sie kam sehr früh dran und hatte noch gar keinen tollen Text formuliert und wurde zunehmend irritiert durch die Einwürfe, die da aus dem Publikum kamen und so. Aber es hat sich da, glaube ich, ganz wacker geschlagen. Genossen, die gleichen Leute, die alle diese Erscheinungen gekannt haben, ganz anders als jeder von uns, der nur Einzelheiten sieht, die Tendenzen gesehen haben, die sie entweder haben laufen lassen oder gefördert haben, oder so eine Politik des mal so Sprechens geübt haben. Die Leute werden jetzt sich umdrehen, aber um 180 Grad und werden alles abdrehen. Die werden nicht nur jeden nackten Hals zudecken in jedem Fernsehspiel. Die werden auch jede kritische Äußerung an irgendeinem Staats- oder Parteifunktionär als parteischädigend ansehen und zurückdenken. Und sie tun es schon. So ist die Sache. Und es ist nicht richtig, von diesen negativen Erscheinungen ausgehend unsere Kulturpolitik jetzt eine Debatte zu entfachen, die also die Schriftsteller sozusagen in eine Defensive drängt, wo sie immer nur beteuern können, Genossen, wir sind nicht parteifeindlich. Und man darf nicht zulassen, dass dieses freie Verhältnis zum Stoff, das wir uns in den letzten Jahren durch einige Bücher, durch Diskussionen und durch bestimmte Fortschritte unserer Ästhetik erworben haben, wieder verloren geht. Und es war das erste Mal, dass jemand da widersprach. Die Margit Honecker und wer sie alles unterbricht, das war sonst nicht üblich. Ne? Nein, ich verteidige nicht alles, daran denke ich überhaupt nicht. Paul Ferner, 54 Jahre alt, gelernter Dreher, Mitglied des Politbüros, erster Sekretär der Bezirksleitung Berlin. Hier wurde gesprochen von der Genossin Christa Wolf, vom freien Verhältnis zum Stoff des Künstlers. Das ist eine sehr interessante Auffassung. Schauen wir uns doch einmal an, was befindet sich in unseren Theatern hier in Berlin in Vorbereitung. Und Genossen, dabei stießen wir auf ein Stück der Kipper Paul Bauch, das im Berliner Ensemble in Vorbereitung ist. Der Verfasser ist Volker Braun, ich persönlich kenne ihn nicht. Es soll ein junger Schriftsteller sein, der durch eine Reihe Gedichte bekannt geworden ist. Und das ist sein dramatisches Erstlingswerk. Dieses Stück behandelt einen Arbeiter Paul Bauch. Solche Menschen gibt es, und zwar auf der Großbaustelle in Lauchhammer 1959 und 60. Aber Genossen, als wir das gelesen hatten, waren wir ehrlich erschüttert, dass wir uns gefragt haben, wo lebt dieser Schriftsteller? Und das kann nicht die Freiheit zu seinem Stoff sein. Mit welchen verbildeten und falschen Augen sieht er unsere Wirklichkeit, ihre Konflikte und Lösungen? Sie beurteilen ja alle Kunst und kunstähnlichen Äußerungen vom Standpunkt der Ideologie aus. Ein Eigenwert von Kunst erkennen Sie ja gar nicht an. Erkennen Sie nicht an, weil Sie ihn nicht erkennen. Parteidoktrin gegen Fabulierlust der Künstler. Das ist der Kernpunkt des Ganzen. Und wie endet das Stück? Es endet so. Letztes Bild. Im Werkleitungszimmer Panasch, das ist der Betriebsdirektor, der Parteisekretär Genosse Ludwig. Panasch liest aus Bauchs Kaderakte vor. Bis hierher geht die Regieanweisung. Paul Bauch, geboren 1932, von der Wismut delegiert zur Arbeiter- und Bauernfakultät. Abgebrochen, dann Traktorist in der MAS in Amerika, Kreis Benisch, lacht. Das gibt's, den Ort. Unfall wegen Trunkenheit, lacht. Kandidat der Partei, gestrichen nach 3 Monaten, lacht. Betonarbeiter, 1 Juli und 1 August, lacht. Die Eisenhütten, von der Produktionsleitung entlassen, lacht. In Leuna 5 Tage, dann war er hier, lacht, jetzt ist er weg, Vorhang. Vorhang. So stellt sich ein junger Autor. Und das schmerzt uns und muss uns zu Anlass sein, Genossin Christa Wolf, diese Fragen ernsthaft und offen hier auf den Tisch zu legen. So stellt ein junger Autor, erzogen bei uns, die großen Aufbauleistungen und die großen Schwierigkeiten, die vielen Konflikte und ihre Lösung. Und wir haben heute 125 Milliarden Mark Produktion im Jahre. Ingeborg Lange, 38 Jahre alt, gelernte Schneiderin, Mitglied des ZK, Leiterin der Frauenkommission. Das wird doch immer schlimmer. Das, was wir gestern gesehen haben in diesem Film, das ist doch der letzte Dreck. Sowas hat es doch noch nie gegeben. Wie spielt sich das nun so in der Familie ab? Ich möchte ein Beispiel herausgreifen. Da steht auf dem Programm wird gezeigt, Tiefe Frozen. Aha, ein Stück über die Bodenreform. Ich habe eine 15-jährige Tochter. Denke mir, hat die nicht erlebt. Kann überhaupt nicht schaden, wenn die sich das mal anguckt. Also, ich gestatte ihr, am Abend zu gucken. Ja, liebe Genossen, wenn ich gewusst hätte, was dort für eine widerliche Bettszene kommt, hätte ich die doch nie gucken lassen. Vor lauter Diskussion über den Sinn des Lebens, über Takt und taktvoll tanzen, über Bestreben, attraktiv zu sein, hat man vergessen, die Arbeit zu organisieren. Hat man vergessen, Mitgliederversammlungen durchzuführen, die FDJler zu kassieren und die jungen Funktionäre zu schulen. Aber auf dem Gebiet wurde wenig getan. Man hat attraktive Diskussionen geführt über den Sinn des Lebens. Und ich bin nicht gegen geistige Gespräche, ich liebe selbst geistige Gespräche. Walter Ulbricht, 72 Jahre alt, gelernter Möbeltischler, erster Sekretär des ZK der SED und Vorsitzender des Staatsrates der DDR in seinem Referat über die Probleme des Perspektivplans bis 1970. Ich spreche jetzt ja frei, wir haben es da aber nicht abgestimmt. Also, ihr könnt mich nachher kritisieren, wenn ich was Falsches sage. Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen. wie in der Berliner Distel gesagt wird, dass der und der noch da ist. Und dann sagt, ja, der ist auch noch da, womit ich gemeint war. Brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn eines Tages ein Gewitter niedergeht über die Betreffenden mit einer offenen Auseinandersetzung über die Frage, welche Stellung Sie zum Staat und zur Staatsführung haben. Sie dürfen doch nicht denken, dass wir uns weiter als Partei und Arbeiterfunktionäre von jedem beliebigen Schreiber anspucken lassen. Liebe Genosse. Kurt Hager, 53 Jahre, Journalist, Leiter der Ideologischen Kommission des Politbüros. Die Konzeption der Entfremdung zwischen Individuum und Gesellschaft im Sozialismus, diese auf der Nachahmung Kafkas beruhende Grundsituation solcher Filme wie Der Frühling braucht Zeit oder Das Kaninchen bin ich, hängt nicht nur mit dem Unverständnis der geschichtlichen Rolle und Entwicklung der DDR zusammen. Wenn ein feindseliger Kontrast des Individuums zu Leitern, Funktionären, Eltern, Lehrern, kurz allen Machern besteht, wie es im Film Denk nur nicht, dass ich heule heißt, so haben die betreffenden Autoren ein gebrochenes Verhältnis zu unserem Staat. Wir kritisieren Biermann, weil er den Sozialismus mit dem Anarchismus verwechselt. Nur die SED-Führungsspitze im Politbüro weiß zu diesem Zeitpunkt, dass Kurt Hager gemeinsam mit der Parteihochschulrektorin Hanna Wolf keine Woche zuvor zu einem dreitägigen Besuch in Moskau weilte, wie das streng vertrauliche Protokoll vermerkt, zu einer Aussprache über die Zusammenarbeit der KPdSU und unserer Partei auf ideologischem und theoretischem Gebiet. Hagers Wortbeitrag auf dem Plenum ist inhaltlich eine 1:1-Umsetzung der Direktiven, die die SED-Delegation in Moskau erhielt. Die übertriebene Kritik am Personenkult um Stalin, wie sie besonders von Chruschtschow geübt wurde, hat zu einer völlig falschen Periodisierung der Geschichte zur Erfindung einer Periode des Personenkults geführt. Kurt Kies, 51 Jahre, gelernter Klempner, erster Sekretär der SED-Gebietsleitung Wismut. Die Kumpels, die mit dem Rummelplatz bekannt gemacht wurden, waren über die dort gegebene Darstellung ganz einfach empört. Niemand von uns hat es gewagt, seiner eigenen Frau oder seinen erwachsenen Kindern dieses Buch in die Hand zu geben. Bräunig, der ein eigentlich braver Parteisoldat war und sich in absoluter Übereinstimmung mit der Parteilinie empfand, hat diese Kritik nie verdaut. Er hat angefangen zu trinken, er hat keine anständige Literatur mehr hervorgebracht. Er ist eigentlich an dieser ganzen Geschichte zugrunde gegangen, auch physisch. Ich wage mich hier auf dem Plenum kaum, Dinge aus dem Rummelplatz zu zitieren. Aber um nur eins zu sagen, wer solche Worte in einen Roman formuliert und die Soldaten jener Armee, ich meine die Sowjetarmee, die uns vom Faschismus befreite, so beleidigt, der braucht nach meiner Ansicht nach sehr, sehr dringend Hilfe. Walter Ulbricht spricht das Schlusswort. So, ist alles klar, ja? Ist jetzt allen Genossen klar, frage ich, dass es nicht um Literatur geht und auch nicht um höhere Philosophie, ja? Sondern dass es um einen politischen Kampf geht zwischen zwei Systemen. Ich hoffe, dass das inzwischen jetzt klar geworden ist. Also, worum geht es? Um die Gewährung der Freiheiten in der DDR, die in der bürgerlichen Gesellschaft des Westens üblich sind. Aber wir haben viel weitergehende Freiheiten. Wir haben nur keine Freiheit also für Verrückte, ja? Ich meine, sonst haben wir absolute Freiheiten überall, ja? Und für solche Kontrrevolutionäre? Für Kontrrevolutionäre haben wir auch keine, ja? Das haben wir auch nicht. Ja? Dezember. Stadt. Fisch. Reglos stehst du in der Tiefe, zugefroren der Himmel über uns. überwintern. Das Maul am Grund. Wenn ich es mal ganz simpel sage, sie haben sich die Realität und die Neuigkeiten der Realität abbestellt. Dabei wären sie darauf dringend angewiesen gewesen. Ulbricht, der war ja ein Machtpolitiker mit einem feinen Gespür für Mehrheiten, die sich möglicherweise gegen ihn zusammentun konnten. Und sein Verhalten nach dem Plenum zeigt, er war sozusagen gar nicht anwesend. Er tauchte erst im Februar zur Sitzung des Politbüros wieder auf. In der Zeit hat Honecker freie Hand in einem sogenannten Auswertungsfeldzug die Beschlüsse umzusetzen des 11. Plenums. Also er wusste, er hat eine entscheidende Schlacht verloren. Er hat die Deutungshoheit noch nicht im Bereich der Wirtschaft verloren. Aber was den Bereich Kultur und Jugendpolitik betrifft, auch die Wissenschaft. Es wird immer gesagt, Honecker war zuständig für die Sicherheitspolitik, das ist richtig, aber er war genauso zuständig für Kaderfragen. Alle Kaderfragen in dieser SED gingen über Honeckers Tisch. Das war vielleicht noch mächtiger als die Sicherheit. Und Honecker mitsamt seinen Verbündeten räumt auf. Noch im Dezember werden Havemann, Heim und Biermann ins Innenministerium vorgeladen und vergattert. Die gesamte DEFA-Leitung ausgewechselt, Regisseure entlassen, Kulturminister Hans Benzin, NDL-Chefredakteur Wolfgang Joho, Filmminister Günter Witt und Honeckers Intimfeind Kurt Turba abgesetzt. Jeder Anglizismus wird aus der Alltagssprache getilgt, die noch vorhandenen Reste der Beat-Szene in den Untergrund gedrängt. Und langhaarige Jugendliche bekommen auf dem nächsten Volkspolizeirevier einen Zwangshaarschnitt verpasst. Christa Wolf, die den Kulturinquisitoren am mutigsten entgegengetreten war, ist nach dem Plenum dem psychischen und physischen Zusammenbruch nahe. Sie war richtig depressiv. Sie hatte einen Arzt im Regierungskrankenhaus, ich kann ruhig den Namen nennen, der Robert Müller, der sie eigentlich bestärkt hat in den kritischen Momenten, die sie hatte, aber sie ruhig stellen wollte und hat sie richtig in die Klinik eingewiesen. Und danach kam die mit einem Rosenstrauß und da war schon klar, dass sie natürlich nie wieder ins ZK gehen würde. Da gibt es einen Film, Geteilter Himmel. Ich spreche nicht über die Qualität des Films, jetzt gar nicht. Geht gar nicht darum. Es geht darum, dass der Gegner diesen Film als besonders wertvoll sofort einschätzt. Die sogenannte Auswertung des Plenums wird auf allen Parteiebenen durchgepeitscht. Auch im Ministerium für Staatssicherheit, wo Erich Mielke am 20. Januar 1966 auf einer zentralen Parteiaktivtagung MFS-Offiziere auf Linie bringt. So, nun steht so die Frage, diese Abhandlung über Langeweile von Minz von Heim grenzt objektiv an Staatsverrat. Wenn wir nur einen Tag diesen Menschen die Macht in Hände geben, dann wäre die Macht verloren. Bei den Bildern, abstrakte Kunst, bei den Filmen, besonders wertvoll, und nun kommt die Beatmusik und nun kann man sich völlig enthemmt und atmen, so wie man in der Waldbühne gemacht hat. Naja, es gibt ja diesen viel zitierten Satz von Heiner Müller aus Der Bau, also der Dramatisierung von Spur der Steine, von der Fähre zwischen Eiszeit und Kommune. Der Gegenwartszustand wird beschrieben als ein Übergangszustand. Und genau diese Form der Bewegung, die Gegenwart ist etwas, was übergeht in etwas anderes, was wir erst noch gestalten müssen, was noch nicht da ist, das soll so nicht mehr gedacht werden. Man merkt es etwa bei Heiner Müller, der ja dann plötzlich keinerlei Aufträge mehr hat, nicht mehr arbeiten darf. Und beginnt Philoktet zu schreiben, also ein antikes Stück von Sophokles zu bearbeiten. Also man weicht dieser Gegenwart mit ihren Widersprüchen, wie sie der Bitterfelder Weg zum Thema erhoben hatte, aus, weil man daran nicht mehr glaubt, dass es sich lohnt, als ein geistiger Anstoßgeber zu wirken. Natürlich waren die Verbote der Filme schrecklich. Auch die persönlichen Schicksale, die da eine Rolle spielen. Starnke, der ist monatelang arbeitslos gewesen. Ja, wenn er nicht eine junge Frau gehabt hätte, dann hätte er nichts zu futtern gehabt, im Sinne des Wortes. Anderen ging es ähnlich. Also es ging nicht ans Leben, es ging ums Überleben. Bis in die Psyche von Leuten, bis in sowas wie Gewissen. Glauben Sie, Metzig hat am Verbot des Kaninchen bis an sein Lebensende darunter gelitten. Diese Art von gemeinsamer Perspektive zwischen Politik und Kunst hatte Schaden genommen. Das hat sich nicht erholt, meine ich. Das kam nicht wieder. Es war mehr Vereinzelung, jeder suchte seine Möglichkeit und seinen Weg. Der Endpunkt dieser, sagen wir mal, Entsolidarisierung war dann dieses böse Vorgehen mit Spudersteiner, wo alle Welt wussten, dass das bezahlte Lümmels waren, die da in der Vorstellung gesessen haben, hier im International. Frank Beyers Spur der Steine mit Manfred Krug als Brigadier Baller kommt im Sommer 1966 noch in die Kinos einiger DDR-Bezirke. Aber die SED hat vorgesorgt. bestellte Störer im Publikum inszenieren Volkszorn. Mancherorts wird die Vorführung abgebrochen. In Rostock ist auch versucht worden zu stören. Aber der Kinoleiter hat nichts davon gewusst und hat die Polizei gerufen und hat die Lümmels rausgeschmissen. Doch wunderbar. 12 von 14 DEFA-Spielfilmen der Jahresproduktion 1965 wandern in die Archivkeller, manche davon in unfertigem Zustand. Darunter auch Wolfgang Kohlhaases Berlin um die Ecke. Es wurden Leute ausgewechselt, es wurden diese Gruppen entweder aufgelöst oder nochmal umorganisiert. Mit uns hat es zwei Diskussionen gegeben. Es ging darum, dass wir etwas einsehen sollten. Und das Geringste, was wir machen konnten, war, nichts einzusehen. Zum ersten Sekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands wurde Erich Honecker gewählt. Ausgerechnet der Mann, der auf dem 11. Plenum die Rolle des Großinquisitors innehatte, wird als neuer Generalsekretär ab 1971 der DDR-Kultur ein paar relativ liberale Jahre bescheren. Unter Honecker darf die Beatmusik aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen, Ulrich Plenzdorf seinen jungen Werther Blue Jeans anhimmeln lassen, Heiner Müller kann als Dramaturg am Berliner Ensemble arbeiten. Eine Aufarbeitung der Ereignisse vom Dezember 1965 oder eine Freigabe der als Kaninchenfilme stigmatisierten DEFA-Produktionen aber findet nicht statt. Bis zum Sturz Honeckers im Oktober 1989. Ende 1989 wurde auf Initiative von meinem guten Freund Rolf Richter, der leider nicht mehr lebt, ein Filmwissenschaftler, eine kleine Kommission gegründet von Filmleuten, die prüfen sollten in den Archiven, wie ist denn die materielle Beschaffenheit der damals verbotenen Filme? Gibt es die überhaupt noch? Und es stellte sich sehr schnell heraus, dass es leben die deutschen Archivare des Stalin Filmarchivs. Alles war da. Aber da einige Filme noch vor der Endfertigung abgebrochen worden waren, musste jeder Film so angesehen werden, wie kann man ihn so rekonstruieren, dass man ihn in die Kinos kriegt, dass man die in den Projektor legen konnte und zeigen konnte. Als ich den Film Das Kaninchen bin ich nach so vielen Jahren jetzt zum ersten Mal wieder gesehen habe, vor kurzem war es, da sind mir auch die Tränen gekommen und ich musste mir die Jacke über den Kopf ziehen und ich konnte längere Zeit gar nichts sagen. Regisseur Kurt Metzig, 1990 auf der Pressekonferenz zur Wiederaufführung der verbotenen Filme. Weil ich so stark wie nie zuvor fühlte, wie anders hätte sich alles entwickeln können, wenn wir damals mit unserem Versuch, den Stalinismus anzugreifen, Erfolg gehabt hätten. 1991 organisiert Günter Akte an der Akademie der Künste ein Symposium mit den Opfern des 11. Plenums. Zugegen ist auch Stefan Heim, der mit seiner Langeweile von Minsk 1965 selbst ins Visier der Inquisitoren geraten war. Sie hatten Angst vor denen, die durch ihre Werke die Menschen zum Nachdenken anregten. Denn das Nachdenken der Menschen ist etwas sehr Gefährliches. Und die Ulbricht und Ferner und wie sie alle hießen, hatten einen Instinkt, einen fast untrüglichen Instinkt für diese Gefahren. Und sie hatten sogar recht. Denn wir, die wir dann noch 1989 erlebt haben, wir wissen ja, wie fast nur durch die Berührung eines Fingers dieses ganze System, das so durchorganisiert war und so stark erschien, zusammenbrach, noch rascher eigentlich als ein Kartenhaus. Eiszeit. Das 11. Plenum des ZK der SED. Geschichte eines Tribunals. Ein Feature von Markus Heumann. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2015. Es sprachen Marietta Bürger und Martin Schaller. Redaktion, Regie und technische Realisation der Autor. Die Gedichte Das Ende der Kunst und Dezember las ihr Verfasser Rainer Kunze.